RTL Background am Gespräch. An dieser Emission geht es nur um die Nouvelle von der Corona-Pandemie, aber was wir daraus gelehrt haben. Präsentiert wird euch die Background vom Annick Görens. Guten Mittag. Ja, schöne guten Mittag. Wir gucken also zurück. Es geht auch nicht darum, für heim am Fanger zu weisen, mehr konstruktiv zu kritisieren. Auch noch für sich damit besser aufzustellen für die Zukunft, was hat können anschlafen, mit welchen Konsequenzen leben wir heute noch. Darüber schwätzen wir los. Mit Julie-Suzanne Bausch, Member vom Nationalen Ethikrat während der Pandemie, war sie Präsidentin vom Ethikrat. Sie ist auch direkt von der Internationalen Schule zu mir. Dann haben wir dann Marie Hanfey sitzen, das Präsidentin von der Assoziation von den Infirmieren und den Infirmien. Dann Carol Müller, Präsidentin von der Lützebäuer Handelskonföderation und Geschäftsfrau. Und dann noch ein Geschäftsfrau, Christian Wickler, die auch Mitbegründerin ist von der kritischen Plattform Expressis Verbis. Gute Mittag, die Damen. Gute Mittag. Corona-Pandemie, das war für uns alle eine Gesellschaftskrise, die jamais vu. Wir sind nur 5 Jahre, nachdem es den ersten Lockdown am März 2020 verhängt wurde. Carol Müller, mit Hunden kann ich so ein genug Kühl 5 Jahre, das ist nicht leicht. Wie guckt der Kommerz dann zurück, ob die aber kann ja so in die schwerste Periode in ihrer Geschichte? Also ich meine, da muss ich wirklich so, für den Kommerz, weil das natürlich das noch nie ging. Sogar während Kriegszeiten sind Kommerzen abgeblieben, haben dann verklor gehischt von einem da auf den anderen, die mal so, respektive andere Kommerzen, die einfach nicht notwendig waren, ob das Supermarché waren, ob das Bäckereien waren, die aber weiter müsste funktionieren. Also da war es, ging so, sowohl für die Chef d'Entreprise wie für die Employeen, ganz kompliziert sich von, und das ist nicht gegangen, so, wir machen dann 3 Wochen. Das war so, von Haut auf Mur, also einfach, muss man alles umstellen. Und das war für uns Betrieb, wo wir immer so, das Wichtigste für uns ist eine gewisse Prävisibilität. Man hat immer mal auch gut damit gelernt zu leben, wie es geht, wenn es nicht mehr prävisibel ist. Der Konfinement, Distanzregeln, Impfzertifikat, 2G, 3G, Covid-Check, es vergisst ja auch wirklich ganz sehr die desagreablen Momente vom Leben. Wir schmecken noch gerade für die Hotellerie, für das Restaurant, für das Kaffee in Heimland, war die Pandemie eine größte Katastrophe. Dazu hören wir mal den Präsidenten von der Oreska, den Alarix. Die Fermeturen, die uns weggedauern, wenn wir gucken, die Betriebe, die wollten während der Zeit abmachen, die haben den Tonno nicht mehr gepackt. Die sind einfach nicht mehr gekommen. Also sind relativ viele, die vorgegangen sind. Es sind auch Leute, die ganz viel knallen, für den Rambuchsommer zu machen. Sekretär Sozial ist relativ schnell gekommen, um zurück zu bezahlen. Da hat die finanziellen Sachen an Preise sind explodiert. Und die haben wir auch noch. Und ich meine, das ist ein ganz großes Problem. Und noch etwas, wenn eventuell gibt es etwas zurückkommen, da soll nicht so etwas mehr machen damit zu. Wir machen nicht mit so, Carol Müller. Wie sieht ihr das, wenn ein Kaserbs ging kommen? Also ich meine, wir müssen auf jeden Fall alles machen, dass so Mann wie möglich zugemacht wird. Ich meine, der Teil ist die erste Mal, wo wir eine Pandemie erlebt haben. Da sind sicher Entscheidungen, die ganz schnell müssten geholt gehen. Ich hoffe aber, dass wir da draußen Haut geleert haben und dass wir es Haut freuen, weil wir können wir Kommerzen, Entreprisen en general unterstützen, für weiter zu funktionieren. Muss ich aber so, dass zu Lützeburg komparieren, auf jeden Fall mit dem neuen Ausland ganz viel gemacht gehen, als für die Betriebe zu unterstützen. Mehr das Problem ist auch, den oft wird gesagt, Corona-Krise, du hast eine Lieferkettenkrise drin, du hast eine Ukraine-Krise, du kommst. Natürlich, wir gehen ein bisschen von Krise zu Krise, natürlich Betriebe, die schon wollten am Fanger holen, die doch Fleisch gepackt hätten. Du kommst dann in die nächste Krise. Und ich meine, Herr Rix hat davon gesprochen, die ganze Kastenkrise, wo Kasten bei mir massiv an die Leute gegangen sind, da geht es für Betriebe, die es schwer hatten, die bereit sind, sich neu abzustellen, die sich oft froh gestaltet haben, da geht es ganz kompliziert. Spürt ihr die Konsequenzen heute noch? Aber ja, welche Konsequenzen sind das? Also wenn ich ein bisschen an den Zölle gucke, muss ich aber so, im Kommerz geht nicht schlecht. Also der Kommerz hat sich echt gut davon erholt, mir da muss ich aber extrem nuancieren. Kledergeschäft, da tischt alles, wo die Leute sich gewinnt tun, ein bisschen Onlinehandel zu machen. Und mehr dort zu kaufen, da ist natürlich mehr kompliziert, weil sie sich da ein bisschen auch gewinnt tun, muss ich noch so, weil ein Mivelgeschäft da, in dem wir uns gesagt haben, oh, sie viel daheim, mein Kusch ist nicht ganz agréable, und ein neuer Kusch kauft, der geht vielleicht nur nicht mehr neu kaufen. Mit dem Commerz en general, muss ich aber so, zu Lützeburg hat sich echt gut abgestellt, und auch noch, was der Herr Ries gesagt hat, Kaffee, der haben wir effektiv einen reinen Mann, wenn ich noch gucke, zwischen 2019 und 2024 schon mal 9% Männer. Die Restauration hat sich aber echt gut abgestellt. Da habe ich aber nicht, dass die Kästeprobleme gelöst sind, so nicht, dass die Marge gut sind. Sie sind aber da. Ja, aber dann wirklich, ich meine, du könntest ja Woche wurde mit Schwarzen als Geschäftsfrau. Mhm. Wie hat dir das erlebt? Du auch die Konsequenzen, du von der Spiel, du rennst, wenn du über die Geschäftsfrau spielst, der hat heute noch die Konsequenzen. Also für dich auch wichtig, halt beim Carol noch viel zufügen, weil wir sind auch da bei einer Linie, wir sind Partnerin. Das ist aber trotzdem den Aspekt, dass der Commerz verlost ist. Das ist von einem da, ob den anderen nicht mehr direkt reagiert, weil wir werden natürlich auch für dich in unserem Leben systemrelevant, weil wir ein Toilettenpapier ja verkauft, was wichtig ist, was wichtig ist. Also ob der Commerz dann noch ist, leider am Commerz war absolut verlost. Und die Angst, die da war, die haben wir als Niederen natürlich müssen probieren, die zu gerieren, für, dass wir durch könnten ein Slide bei der Stange halten und für allem den Klienten eine gewisse Sicherheit gehen. Mehr am Commerz sind zumal auf die Grenzen, die Grenzen waren so, da steht die natürlich für eine Existenz oder für einen Anfang seiner Existenz, weil wir sie auch nicht. Also, am Anfang komme ich durch, das war eine Affäre von 2-3 Wochen und dann haben wir das gepackt. Mehr. Du bemerkst, da geht das Ganze da war immens kritisch, weil da weiß ich nicht, pack den nicht überhaupt. Pack den das überhaupt. Ob in einem langen Run. Das wäre am Anfang ein bisschen das kompliziert bei der Sache. Ob sonst da den, du immer optimistisch muss bleiben an der Commerz, ja, den Supermarché, die haben nicht gut verdrohen, wenn ich, aber wie mir auch, ich war tatsächlich für seinen Betrieb am Schuhmarschott. Die Kleider hängen, da sind sie bezahlt. Käft gehen sie und wie sie, wenn das Last geht, sie sind nach 60% werden am Platz 100%, höchstens 60%. Die ganzen Non-Food, die Restaurants, die zu waren, die Deichter waren, wo, das war alles am Schuhmarsch. Da stellt ihn sich natürlich Fragen und wird ihn dann noch ein bisschen kritisch vis-à-vis von den Maßnahmen, was ich auch dann normal lasse. Mhm, darauf kommen wir auch noch zurück. Ich meine, was wir müssen unbedingt abschaffen, also die Corona-Pandemie, das ist für uns alle meine Frage auch von eigener Gesundheit gewesen. Ich meine, darüber schwätzen wir ja auch. Als eigene Gesundheit an Marie-Han Fünnefjolo, du noch, wie guckt ihre Sekte zurück auf die Pandemie? Was waren die größten Herausforderungen am Ganzen? Ich weiß, dass ihr natürlich heute für die Firmen und die Firmen mehr, die könnt ihr auch am Numen vom Spidol, wie sie manchmal aber schwarz nicht aber gesehen wird, los war die Zeit. Ja, auch als wir das Karl erwischt, wir waren auch noch niemand so einer Situation konfrontiert an Gürfen dünn ganz oft mit Situationen konfrontiert, die entgegen diesen moralischen Werten gegangen sind. Also wir müssen Sachen machen, die so nicht gemacht hat, zum Beispiel Kommunikationserschränkungen, dass Familien nicht mehr dürfen bei Leuten kommen, dass das etwas der Firma, die ist ja am Punkt dafür, für den Lernweg hier zu stellen und möchte doch gerne und das ist ganz empathisch und einfühlsam und das dann da müssen umzusetzen. Das war etwas, was ganz, und dann natürlich die viel krank, schwer krank Leute, die gestorben sind, die sich etwas nicht mehr konnten verabschieden. An persönlich auch Angst und Ungewissheit. Also sie viele Leute, die aus Angst an einem Urteil geschlafen, wochenlang für ihre Familie dünn zu stehen. Dass sie so Sachen natürlich laut vergisst, weil das könnte einem wirklich viel wie es ja, wir sagen Film. Wenn wir in Pflegepersonal und so schwätzen, die hat ja auch in der Pandemie, weil es sich auch so lange gezogen hat, ihre Stimmungswechsel erlebt. Könnt ihr uns den ein beschreiben? Ja, die war am Anfang von der Pandemie, wir wussten ja auch nicht, wie lange das dauert, dass die Leute bei sind, ob es und dann noch einmal könnt ihr ungewiss, dann denkt ihr, wie lange geht das heute und hallo nach, und am Anfang, da gab es ja auch viel davon geschwärzt, dann gab es geklappt, dann gab es gesagt, hey, die sind wichtig, und wir brauchen erst, und du, wo das natürlich auch gefangen hat, dass ganz viele Leute auch gestorben sind, und all das Thema, Familien, mit du hin dürft, und du hast natürlich geguckt, okay, ist das vielleicht dann Schuld von den Firmen, die gehen dann da hin, oder von den Gesundheitsberufen, die zu denen, die Kontakt haben. Und den Umschwung, das war von ihr selber belastet. Und dann so, merkt man, wie schnell das kann gehen. Das war für viele Leute auch im Nachhinein ein schwerer Layer. Jeder muss ihn sehen. Ja. Kommen wir bei die letzte Person an unserer Runde, Madame Julie-Suzanne Bausch. Die war ja zu der Zeit von der Pandemie Präsidentin von Medikrot, mittlerweile sie der Member. Die sieht auch direkt von der internationalen Schule zu mir. Demnach war da auch an der Schulwesen so nicht aktiv. Schüler hat ja über Mainz keinen normalen Kontakt mehr, es gibt keine normale Schule. 5 Jahre spät, was sieht ihr heute für Konsequenzen im Terrain? Also, was ganz schwer erlebt ging als, für die Schüler, das war, weil sie Routinen verloren, weil auch wenn eine imposierte Routine ist, das gibt einem da Rhythmus und natürlich hier normal Freunde, das in dem Alter, wo ihn sich situiert, par rapport zu Freunden, zu Freundinnen, Freunden, Kollegen, Autoritätspersonen, wo ich dir mal ein bisschen vorstellt von den Adolescenten. Und das alles als Ja, von all dem Mur wirklich. Das ist das, was ja heute alle Menschen gedehlt hat, dass der Lockdown, den aber immer wie gefallen ist, kommen in Kuperei. Das war extrem schockant. Also wir sind auch als Adulten aus dem Schulmilieu, wir sind auch von unseren Schülern getrennt von heute auf morgen. Das war ein ganz anderer Moment. Bon, natürlich, wir waren da als Leute, die an einer Führungsposition sind, das hat doch mal ein Wegler für drüber gesagt, und also du neis für da sing frei zu stehen, an Richtung uns zu gehen. Nach Richtung uns zu gehen, da geht das nicht für sich in Zuschauer wegzusetzen, an sie jämmeren, da muss ich funktionieren. Und da hat man zu Lützburg eben Chance, weil wir gut equipiert sind mit elektronischem Material. Du hat man iPad, den Laptop und so gemischt. Da hast du lieber die Osterwakanz, dass das verdeelt ging an die Lycée, schwätzen ich lo. Ich bin nur Spezialist für Lycée. Du war mal wenigstens im Kontakt enseignant Schüler und an sich über Teams. Ja. Dass wir wissen, dass das wäre, dass das nicht wäre, dass wir das als schon da, das wäre irgendwie ein Fenster zur Welt für die jungen Leute. Und du kommst ja relativ sehr kommen die AB-Wochen. Auch da tut aber die Routine rumbrüchen, das war extrem schwerfällig an den Gebäuden. Das war auch aber nicht schön, weil die Klasse war ja halbiert. Sie sind immer zu einer Halbklasse gekommen, eine Halbklasse warst du heimgeblieben. Also eine Halbklasse kommen und so weiter. Das war mit Schülern und da, die Sachen nur geklammert. Also es war noch nie so viel Präsenz quasi an den Kuren. Auch Präsenz, aktiv Präsenz wie online an den AB-Wochen. Die haben das richtig so abgesaugt, weil sie gemerkt haben, was ihnen aber immer von Haut auf aufgeholt hat, für sozialen Kontakt. Und es merkt ihnen auch, die hat gefragt, was die Nachwirkungen sind. Es merkt ihnen aber, dass ein ganz reich Schüler, eine große Proportion, sind auch, und merkt ihnen noch nicht. Wir sind noch nicht an die Kappe ran. Aber es sind Schüler fragilisiert. Das merkt ihnen. Also, da ist eine Destabilisierung, die Adulten erlebt haben, an die Erfahrungstheorie, junge Leute, die an Konstruktion von ihrer Persönlichkeit sind. Gerade von den Jungen, so man mehr introvertiert ist, und dann plus schon Schwierigkeiten hat, überhaupt Kontakt zu machen, da wird schon ja aber ein Hilfe dabei, ein Kratsch sozusagen, die Jungen hat. Die hat ja dann eine ganz lange Zeit nicht mehr gewöhnt, oder konnte observieren, dass es dann Schwierigkeiten gibt, gerade vielleicht für so Jungen, für überhaupt mal mit anderen einen normalen Kontakt zu kriegen. Ja, und du, das hat ich ganz genau gemerkt, weil da sind auch die zum Beispiel auch Angst hatten, so am Anfang, ob einer Schüler durchzugehen oder die Sozialisierungsprozess da unzugehen, die haben sich auch angefangen, nur im Lockdown ein bisschen daheim hat, die haben eh ganz verstoppen. Und bestimmt, dass ein Teil davon, wir so ein Haut da ganz viel Jünger um Ekran passen, dass das auch durch die Covid gekommen ist. Dass du ein gewissen, weil das so ein Fenster auf Welt war, ich aber kann mich immer zurückziehen, wenn ich keine Lust mehr habe, nicht aus. Das geht nicht mit Freundinnen oder Kollegen. Und wir haben ganz klar Schüler gehabt, die du wirklich wie gemerkt hast, die ganz unsicher sind. Und du hast aber an den Schulen, an den einzelnen Schulen, also auch reagiert, gehen, du musst so an die Service von der Psychosozio-Edukativ, die haben dort zupassen. Die haben die Leute da immens habe ich gemacht. Und noch hier Enseignant, das sind Enseignant, die sind mutiert zu Conseillen, Pädagogik. Da kommen wir auf die Wolle auch vom Ethikrat, das war ja wirklich die jamais vu, eine Einschränkung von persönlicher Freiheit, wie man sie noch nie gesehen hat. Viele Leute hatten extrem Angst im Leben noch. Die vier Pouvoir bei uns am Staat, Parlament, Regierung, Justiz, und dann auch die Medien waren komplett überfordert, die Wissenschaft war überfordert. Was mischt das mit einer Gesellschaft, wenn der Banker überhaupt keine Sicherheit mehr gibt? Genau, es war, weil er überall, wo ich hingeguckt habe, war kein Halt mehr. Er tut die Idee, rien, die haben gesagt, wenn es geimpft ist, stößt es keinem Jungen, wenn es nicht geimpft ist, ist nicht um den Krank. Oder, also, das war ja nur so, und da werden sind aber immer so Klivage kommen, die Leute, die nicht einfach Angst geimpft gehen, das werden dann besser, und dann Leute, die geimpft sind, die wollten dann den einen Impfstoff und den anderen auf keinen Fall, oder sie wollten den anderen und nicht den einen Impfstoff, und da sind also tut ihr ja vehikuliert gehen an sozialen Medien, die Leute werden extrem verunsichert an den ruhigen Blick, was sieht Wissenschaft oder was sieht Doktor oder was sieht, das war verloren gegangen, und die sind am Funk wie das dann immer aus der Situation, die gehen aber immer schon gesagt. Und die Genre sind meistens radikal. Da geht es wie Lockdown, das ist ein ganz radikal Ding. Weil es, wenn man nicht wissen, wie die... wenn man ein Katastrophenszenario sind. Wenn man ein Katastrophenszenario sind, aber wenn man nicht wissen, wie die, die Ausstechung da passiert, da kommen die Bilder aus von Bergamo, die sind da am Tour de Rol gelaufen. Wie ist es mit den Leuten, die mit Kranken zu tun haben, die mit älteren Leuten zu tun haben? Ja, da können wir immer so ein Ding, da trennen wir uns alle gut. Da sperren wir jeden von ihnen an. Für verrückt zu sein. Das ist so am Anfang ein künstlicher Stopp. Den du gesagt geht an die Urgenz. Lo guck ne jech Madame Wickler, weil die hat ja auch die Decisionen, die geholt haben, von dem uns Hanna Froth, die sind Mitbegründerin von Expressis Verbis. Wie hat ihr das tun erlebt? Wenn ich gefragt habe, was möchtet mit einer Gesellschaft, wenn in der Banker keine Sicherheit mehr gibt? Wie hat ihr die Situation erlebt? Ja, den absoluten Overkill von Informationen, und zwar nicht mehr in eine Richtung, das war für die Leute natürlich extrem polluant, weil sie wusste auch wirklich nicht mehr wohin. Und das hat sie auch überall gesehen, die Angst, die latent war. Und für allem, die haben auch froh tun, und da geht ihnen ein bisschen wie Kanner an Schweden dann. Wenn ich hoffe, ob sie die Kanner sehen, dann sieht ihr nach Nähen, dann an Heiwert an Schweden, dann, ja, da kommt einfach absolut, da kommt keine Erklärung. Und dafür haben wir Expressis Verbis auch damals zu einer Gruppe Leute gegründet, wir haben gesagt, wir brauchen in der Bahn der Gesellschaft, wir brauchen de Pro und de Contre. Wir waren absolut nicht kennt irgendetwas, aber wir wollten in der Bahn für zu sagen, da sind doch so viele Studien, die de Contre beweisen, und für allem kommen wir bleiben mal ruhig. Ich denke, wenn er einen schweren Accident tut, dann den Doktor können, dann den hat 25 Blutdruck, dann muss er den heimschicken, weil den hilft er dann nicht. Wir brauchen dann keinen Stress, keine Roserei für allem nicht die Schöllig. Wir brauchen da Ruhe, und das war auch ein bisschen eine Revendikation von uns. Nice, so wie hat die Zeit persönlich auch erlebt? Ich war als Hex, ich hoffe, dass sie den Benzin bei Eis kauft, nachdem sie mich verbrennen. Und dann finde ich selbst Klängs davon hat, mir das war, also ich würde nicht verstehen, ich würde das da los heilassen, ich habe ja just meine Meinung gesagt, was den bis dato immer kommt machen, ob die Leute mit mir sind, ich meine, wenn die polarisiert, dann hören 50 Leute mit sich, 50 Leute gehen sich, und das ist absolut okay. Aber ich bin mal den Hass, den ich dann noch an der Gesellschaft gespürt habe, die Separation kommen ja die Leute Karima aus der Nähe, und dann die Wider, die da fallen, für ihre Klänge zu halten, die sind wirklich krass, und das die doch feiern. Ich will auch da ein bisschen ein kleines Témoignage für zu sagen, da muss ich nur passen, weil das mischt etwas mit einem Mensch aus, und das mischt auch etwas mit einer Gesellschaft aus, für die den Hass spiegeln, ne? Weil ich werde den Deklencheur von etwas, weil ich nicht tue, sage, ne? Und wenn ich das so live erlebt, also war schon heavy, das Ganze, was die Gesellschaft prägt das, aus Angst. Ne? Weil ich sehe heute mit dem Rekül, ich sehe Rosen, die was kennen. Das war ja just Angst getrieben. Wie weit das kann gehen? Wie weit das kann gehen, wenn ein Schöllchen hat, wenn ein Gesicht hat, ob das die kann, wenn ein Voodoo-Pop auf die kann drauf picken. Ne? Ging dir trotzdem noch einmal selbst machen? Ja. Finde für mich spät, gebe ich so ein, als alles vergeben und vergessen, oder hat deren kritische Geist von dem uns haut noch Konsequenzen für dich? Ja, mir scheint das aber zu meinem Guten noch, weil ich schon ja extrem viel daraus gelehrt habe. Ich wollte mich auch. Und ich lasse mich auch nicht separieren von Leuten, die damals ganz schroh wie von mir waren. Das ist mir viel, dass sie decidieren, dass das nicht in einem, weil ich sind nicht in den anderen, ich bin responsabel für meine Reaktion, für das Gura glaubt nicht. Mit das ist relativ klar. Ich habe natürlich ein paar die Leute auch verloren. Und aber dafür andere gewonnen, mit das auch das Leben. Ne? Das muss doch eine Gesellschaft aus, und das ist gut. Aber ich gebe auf jeden Fall vielleicht nicht mehr gerade zu machen, aber ich gebe aber dieselbe Position in Halle. Ja. Wir haben für Madame Bausch, ja, Drängsel. Ja, ich wollte also am Kontinuum von dem, was Madame Wickler sagt, wir hatten noch an der Ethik, wir konnten auch Landsperke von allen Seiten. Weil das war so, wenn ich sobald eine Position ergriff wird, sobald ich nuanciert wird und eine Frage gestellt wird, da kommt direkt, entweder sehen, dass das nämlich gerade am Anfang nicht so weh, mehr, also entweder ignoriert gehen, so totgeschwiegen, oder dass sie attackiert gehen. Wir konnten noch, also nicht nur ich selber als Präsidentin, damals, wir auch Membre, die konnten dann ganz blöd Briefe mailen und so weiter. Wie wird man dann nicht das, wie wird man dann nicht das, dem ist da, dem ist da. das ist immer schlimm. Und ich muss aber sagen, ich will nicht auf alle Klischee kommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da tatsächlich dass drei Damen im Durchsitz, weil ich meine, die hat auch ein bisschen so, so Gegenwand gekriegt und so. Und auch, dass oft Frauen kriegen, dass da mehr Landsperke wie Männer. Weil die nämlich die Positionen oder männlich Frauen stellen oder die nämlich die Meinungen. Wie das also, dass das Niveau ist mehr, das mehr denen so, dass das Niveau von dem, was weiß ich, nicht mehr Kritik, mehr das mehr wechselnd, das mehr blessend. Ja, ich kriege viel Kritik von der Frau noch. Well, also, diese Idee, das, da, das sind natürlich feministische Sujets, wo ich absolut Mensch kann zustimmen. Das führen ich aber nur nicht weiter aus, weil nicht den, der Kader von dieser Emission ging sprengen. Mit auf alle Fall als Hemmschwell für eine Frau zu attackieren, manchmal relativ mehr niedrig. Und da kommen eben noch persönliche Attacken direkt mit. Die kommen manchmal nur um zu. Ich freue mich nur alle. Wir haben die 5 Jahre kühl, mir so nicht, es fällt mir einfach, ob die Sache vielleicht zurückzugucken, mal mehr, mal Männer. Wir haben den Lockdown an der toten Form so muss es sein. Fängt man mal mit der Madame Hanf. Ich habe nur gehofft, dass die das es ist ja auch schwer erfunden. Dem Alphabet. Ja, also das ist natürlich schwer, jetzt so weit wie wann. Mehr eine Position, die ich interessant fand, und das war vom deutschen Center for Evidence-Based Medicine, also wo da ein bisschen drum geht, wie trifft den eine begründeten Entscheidung, die du so, denn wir sind in einer Situation, die hatten wir noch nie, und wir wissen nicht, was richtig ist, und es muss ich gut überlegen, wie ihr das möchtet, seid ihr in ganz Land in den Lockdown, oder probiert ihr das vielleicht regional zu machen, oder du müssen sich gezielt doch denke überlegen, vielleicht doch um eine Pandemie gesagt, denke überlegen, wen in Zukunft mal zu Situationen umgeht, wo ihr nicht weiß, was ihr soll machen. Mehr du hast den eventuell wird nächstes Jahr können so schnell überlegen, wen das besser kann. Mehr du hörst schon raus, du siehst den Teddy keine Verdächte, ob der Weg gehen für verschiedene Zentren oder Teile von unserem Land an den Lockdown zu setzen, zu gucken, was das für eine Fee hat, und dann da dann anderen entweder da wiederholen oder nicht, das wäre dann eine Möglichkeit, ob alle Folge, wie steht anders, das zu versichern. War mal eine Proposition, mir die könnten natürlich auch aus Deutschland, das ist mein größtes Land, mit mir sind einfach mal gucken, muss ich wirklich, wenn ich nicht weiß, was der Beste ist, überall implementieren, und da kann ich vielleicht auch aber anders das viel gehen. Also es geht ja auch nicht darum, wie gesagt, hätte Fahrradkette zu spielen, dass mir das ist das froh, weil hat ihn nicht aber können anders machen, wie können die dann in Zukunft anders schlafen? Die selbst froh dann noch nicht mal der Müller. Also ich meine, das ist immer schwer, weil wenn ich nicht selber auch ganz tenor an der Boutisson davon hat, ich meine aber klar, wenn ich gesagt habe, was Konsequenzen für unsere Gesellschaft wären von dem Lockdown, muss ich sich wirklich vorstellen, wie das müsste sein. Ich meine, dass dem Moment, was für dich, wo die Frau sich gestaltet hat, an ein von den Themen, was wir drinnen wirklich angeschaut haben, sondern das ist ein von den Themen, was mir noch heute noch ganz viele Wochen an den Betrieben hören, das ist die Angst. Wenn ich nur gucke, weil wenn ich in einem Büro, und wir sitzen halt praktisch alle gut in einem Open Space, wenn du ihn host, früher hat du ihn gehost, und der hat keinen gesteuert, halt, wenn du ihn host, du sind aber eins wie die so, du meinst nicht, du sollst heimgehen. Wo das früher, weil er schon ein bisschen host, schon ein bisschen schnapp, ich gehe auf das Büro, halt, also, du hast einen host und schnapp, erstens, so ein Leute sich direkt spannend daheim, mir sogar die anderen Co-Employeen, die so ein hey, wenn ich gelieft, geh heim. Das heißt, die Angst, die da abgebaut ging, ich meine, dass die Haut noch ganz tief in der Gesellschaft sitzt. Und da das froh, die sich muss stellen, wie weit war der Lockdown nötig mit den Konsequenzen für Junker, für Kanner, für Employee, für alle Menschen. Die ganze Angst, die wir da generiert tun, hat man da nicht müsste mehr Transparenz sein, vielleicht auch nicht viel gehen. Mit das immer, ich will aber so und das ist ja. Natürlich, also in dem Moment war ich auch bei dem Hand für das gesagt, du hattest noch nicht immer alle Informationen, das konnte ich nicht mit nichts vergleichen. Und mit, war wahrscheinlich auch ein Froh von der Kommunikation auf alle Fälle. Madame Wickler, wie seht ihr das? Absolut, weil Lützburg hat natürlich da den Desavantage, also einen großen Avantage. Ein kleines Land, mit mir waren noch gesperrt. Das heißt, wenn Deutschland, Belgien, ja. Frankreich komplett so, und wir, so ein, wir spielen nur in Schweden, ja, dann so in die Länder rundherum, dann haben wir da kriegen wir Firmen, da kommen die nicht mehr über die Grenze. Das ist die Menace, die wir da hatten. Du musst mir als Zwerch dann machen, was, dann musst David dann machen, was der Goliath sieht im Moment. Und das ist ja auch ein Fakt, und du kommst in das Land. Also, der Lockdown, das war effektiv. Und, Mün am Anfang gut logisch auch voll, wie Carol sieht, mit dem Hosten, wenn man mein kann, wie sie klang, wenn man eh krank war, da gucken sie alle Feierbeine in das Bett gelöscht, dass sie durch waren, das sieht für einen, da gucken sie durchgeimpft, ne? Also dann, wenn jemand hinten an den Hotel gegangen, also in den Kannenhotel, da werden Durchfall auch gesucht, ne? Das eben eine normale Sache, ne? Und die Normalität effektiv von, ich gesehen habe am Restaurant, wenn dann, de garçon host und sitzt 50 Leute dann gibt 50 Leute kämmern das ist ein host und fünft da die Lumusen host sich justifizieren und das ist einfach schön dann da muss als Gesellschaft alle Götten auch aus Solidarität tun in den Haus, dass keine Leprakranke mehr brauchen und nicht. Wenn der Norden ein bisschen verlöst, vielleicht muss man durch den Kompass richtig ausstellen, Madame Bausch. Der Bauernverstand verlöst, ja. Den noch. Ja. Man aber schon nach 2 Euro nicht, dann mit dem Lockdown hat den an der Form da müssen sein. Also wir hatten ja danach paar Bord zu unseren Opern, wo wir sind daran gezwungen, quasi, wenn es dann geografischer Mini-Dimension, die wir haben. Aber das ist auch ganz klar, dass der Lockdown, das ist typisch eine Reaktion, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ist in einer Urgenz, die künstliche Stopp, wie ich dafür genannt habe. Da wollten die Länder einen künstlichen Moment schaffen, so ein Art Stopp. Wir wissen nicht mehr weiter, wir wissen nicht, wie die Krankheit da ist, wie verbreitet sich. Und da gibt es eine extreme Decision geholt, wie klein kann er, ging es so. Und dafür, dass ich da durchstehe, ich bleibe wieder bei sich. Das ist von immens einfach und simplistisch mit Dingen gewesen, die immens schlimme Konsequenzen hat. Und noch hatte mir nach Papa zu anderen Ländern, wenn ich bedenke nach Frankreich, du, und da Leute gefangen, sich Muppen zu kaufen oder sicher zu gehen, für die von einem um den Block zu gehen, mit Stempeln, Zierteln und so weiter, hat man nachher so eine Art Lockdown leid. Mir hat mich als Philosoph immens geschockiert hat beim Lockdown. Das war, dass den Leute komplett desautonomisiert hat. Weil, da dass du die Dinge, du bleibst daheim, dass am Anfang, von den eigenen Trächtern wäschelt, das ist ja automatisch Autonomie. Das ist eine absolute Bevormundung von erwachsenen ja. Leuten gewesen. Das wäre etwas, das du gut nicht, vielleicht wäre der Anfang effektiv für die Leute zu schützen, dann denkst du, das wäre für die Leute quasi an eine Situation zu bringen, dass sie nicht mehr konnte selber Decisionen holen, weil ich nicht mehr. Das ist ja mein Schwau, ob ich rausgehe und eventuell krank gehen. Du hast ein Bemol etwas, ja, da geht gesagt, du gehst krank, da stehst du einem anderen an. Das ist nicht wirklich dein Schwer. Aber du wäre wahrscheinlich mit anderen Moyen, zum Beispiel Großrassemblementen vermeiden. Voilà, du hättest wie an all anderen Gestion von einem anderen Virus, auch mit Distanz, mit Hygieneregeln, die du überhaupt soll anhalten. Auch am Allgemeinen, normal Hygieneregeln. Das die berühmten Dinge. Aber das meine ich noch, weil das der künstliche Stopp, den die Länder dezidiert haben, die Lützburg dann an der Suite von der Contrainte auch dezidiert hat. Aber das hat mich von Anfang an auch als Philosoph immens revoltiert, dass ich gedacht habe, wenn ich auch nicht lang um meinen Block will gehen, was hat das mit einer Pandemie zu tun? Und wenn ich will, ein Mensch, den vielleicht am Stier vielleicht bei sich gehen, wo ist das Problem? Das ist vielleicht alle, weil ich auch so, wenn ein Mensch nach ein paar Wochen zu leben hat, ob ich dann noch gegen Ausstehen oder nicht. Möchtest du doch keinen Unterschied, ne? Ich fand das mehr dramatisch, dass die Person hier keine Enkeln von. Ohne Eddie. Dass für die Spät seid, grausam, ne? Was am Hanf, die wollt reagieren? Ja, das war so. Ich war dann empfangen, wisst ihr, Moment von der Abklärung, die man hatte während der ganzen Pandemie, weil Leute in der Bibel angefangen zu lesen und zu hinterfrohen. Und das ist so etwas, was man sich immer wünschen, noch viele Leute können, für die Gesundheitskompetenz zu fördern und so weiter. Und ja, da kommt natürlich ein Moment, wo das dann gekippt ist, weil dann auch die Angst da war, die ich auch verstehen kann, wenn ich 2/3 vom Personal aus dem Ausland rekrutiert und die machen alle gut und so. Aber dann ist eben von der Angst da getroffen und da bleibt dann im Ball nichts anderes übrig. Und da bon, wäre es vermeidbar gewesen, wären wir mehr autonom, was das Gesundheitspersonal angeht, als Ressourcen. Hätte ihn doch vielleicht können anders darauf reagieren und so. Und bon, wir gehen auch eins. Wieso? Das wäre alles total zusammengebracht. Und das ist so schön, weil es gibt auch nur die Gruppen, mit den Nähen gegen die Covid, wo wirklich probiert, Leute zusammenzubringen, wo probiert, zu informieren, am Platz zu überzeugen, weil dort ist aber mehr effektiv, wie wenn man wirklich probiert, den zu überzeugen von etwas. Und ich meine, das haben wir auch daraus gelehrt, klar, die Schuld und den Nutz zu kommunizieren, Zöllen noch richtig durchzustellen, weil im Moment, wo gesagt wird, wir lassen mehr Geimpfte auf der Intensivstation wie nicht Geimpfte. Aber das war natürlich auch, weil ja nur mehr Leute geimpft waren. Und wenn denen das alles transparent kommuniziert und erklärt, und da können die Leute sich die Meinung bilden. Aber das ist im Nachhinein natürlich einfach gesagt. Wir hätten dann sicher hätte vielleicht können kommunizieren können. Und waren da wirklich schon länger Notsituation. Ne? Gerade bei der Kommunikation, das ist ein immens wichtiger Wolle aber, ne, von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, die Unsicherheiten, dass eine Regierung natürlich sieht, oder Schwierigkeiten, die man tut, für Unsicherheiten zu kommunizieren, weil sie nicht will das Gesicht verlieren, weil sie keinen genau wusst, wo es ging. Aber das tut die Leute aber auch Confiance geben. Ich erinnere mich, dass Madame Paulette Lena da hinkommen und gesagt hat, wir wissen nicht wirklich nicht. Und dann, wenn ihr das wissen, aber man es vier geht, dann kann die Gesellschaft sich ja ein bisschen ein Bild machen. Und das war ein bisschen ja, verschwunden, weil du gewohnt von nicht mehr wirklich all Detail kommuniziert und war viel Infos, die gefehlt. Was möchte das dann auch, der Fett, dass man die Kommunikation da, so schlecht geriert hat am Anfang? Ja, bei dem Moment, also zum Mulz, wo dann auch AstraZeneca negativ an der Schlagzeile waren und dann aber gleichzeitig kommuniziert wurde, das ist okay, du hättest vielleicht können einfach die Unsicherheit mehr kommunizieren und dann noch das Vertrauen von den Leuten einfach holen. Ich meine, das hat zum Engen dazu geführt, dass Leute, die unsicher waren und nicht wussten, dass die sich ja nur radikalisiert haben, weil sie sich einfach in den Ecken direkt gefühlt haben. Punkt der Kommunikation, Madame Wickler. Genau, so gut die einen wie die anderen, ne? Weil die eine andere Meinung hat, die gut für auch nicht gelauscht. Und dann hat natürlich auch ein Kalitzebus den Desavantage, wo sie den Avantage von der Mischung mitlauschen, den deutschen Radio, den deutschen Fernsehen, den belgischen, den Französischen, aber dann nur passiert sie la guerre. Dann verstehe ich das, ein zu ein. Wir haben ganz viele Franzosen, die bei uns arbeiten, die auch darüber die Grenze wollen, die das dann auch kommunizieren. Wir sehen auch hier an der Kommunikation nicht autonom, zu Lützburg. Wir lauschen überall ran, was das ist ein Avantage, dass wir in dem Moment da war. Ja, von der einen Seite wie von der anderen Seite war Friktion am Platz, dass nur gelauscht hat, gewann debattiert, gewann gestritten. Ne? Die Don Camillo und Peponi-Mentalität, wir streiten mit denen, wir trinken mit denen, das war mir mal komplett weg. Und das ist dann einfach schön. Und das lief dann an etwas aus, wo nach Haut, wenn du für noch verschiedene Leute nachher mal nicht mehr nicht schwätzen. Ne? Die Gesellschaft der Spaltung, du kommst dann gerade auf Zeige, ich bleibe im Moment bei der Kommunikation, aber dann baust wenn man guckt von Wissenschaft, das ist ja wirklich wo man sich auf Fakten verlassen kann, wenn Wissenschaft der Bank her, das war ja das Problem, wenn die einen Experten das denkt so und die anderen so und das andere, wenn der Banker Doktrin sich mit denen streitet, weil sie sich nicht sehen, dann hat er natürlich, dann fragt er sich, auf was muss man also verlassen und auf was basieren denn dann noch Entscheidungen? Wie sieht ihr das? Kann ich das irgendwie ethisch evaluieren, ob wer denn dann Decisionen soll treffen, wenn der Banker das, ob wer denn das immer kann machen, nicht mehr funktioniert oder nicht mehr an eine deutliche Richtung geht? Ja, der Mensch hat sogar per Definition Sicherheit. Und dann gucken die einen, die gucken an den Himmel, die anderen, die gucken an ein wissenschaftliches Buch, die anderen gucken an ein Mathis-Buch, die anderen, die gucken irgendein Idol und die anderen, die gucken... Auf eine Astrologin und... Voilà, jedenfalls, der Mensch sich antworten, hat keine Antwort den Schwarz-Weiß, du lehnt. Und das Problem ist, so gut Wissenschaft besonders schaut, geht ja nicht mehr in der Wissenschaft, geht ja nicht mehr mit der Norderwohre oder der Verité mit großem Frau-Gesicht, mit geht Verité parallel, da so nuanciert, dass ein Reifung von Theorien an die Reifung von Theorien, das, was da rauskommt, das gebröselt, das ist wahrscheinlich das, mit dem wir es können aufhängen. Aber das ist auch auf einem Niveau, wo einfach Leute nicht mehr matt können schwätzen. Das ist nicht mehr so einfach. Das ist nicht mehr zu dem Moment, wo ich jetzt simplifiziert, mischen die Thematik quasi falsch. Und da ist wohl ein Ding, die Leute kriegen nicht die Schwarz-Weiß-Antworten, die sie gerne hätten. Da könnte dann eine Frustration und da könnte so etwas bauen. Und ich will nur einfach. Ich gehe nur bei die da oder die da. Das entspricht mir meinem Penchant. Und das nämlich aus der Ethik, das genau das nämlich. Früher... es gouf de grosse Katalog vun ethische Werte, an die war immuable, an die stung an irgendeinem dicke Bohrer bei einem heiligen Regal. Aber das haut auch nicht mehr vor. Haut das eine Diskursethik, das eine Internationalethik, das ist nicht mehr eine eurozentrische Ethik, wir haben eine Ethik, die weltoffen gehen als, und du kannst nicht einfach so ein die definitiv entweder. Wenn ich schon denke, für die Sendung als Avien nur geguckt, wir sind auch da, wir sind zwar eigentlich Linien gefahren, wir haben mit Schnörkeln, weil ich auch immer einmal destabilisiert gehen hast. Da sind da 40 Leute, die da diskutieren, aus allen Domänen, zu der Domänen, die mit dem, der Thematik zu tun hatten. Und ja, dann ist das immens schwer für die Richtung zu halten. An die Richtung geht aber lo engem, die wirklich fest antworten, sich nicht durch. Ja, die Kopf ja. geht nicht durch. Gleich gegen gewisse, wo es hier geht. Ja. Die Kopf geht nicht durch. Und das ist das, was extrem frustrant war auch an der Geschichte. Weil ich noch nicht wusste, wie ich ihn halt da dopf, dass du zum Schluss auch so ausgelaufen. Wir kommen noch ein Denker, ob den du wohl jetzt zurücknehmen, ich will mal gucken können, was wir in Zukunft da besser oder anders machen. Mir verdächtig muss man kurz an den Pause schalten, wir nämlich 8 Minuten noch ein paar Wagen. Krebs geht uns alle besuchen. Und zusammen können wir etwas dagegen erholen. Denn Televis sammelt auch das nächste Jahr für die Krebsforschung. Für Leben zu retten und Hoffnung zu schenken. All dann zählt. Ihr könnt den Televis unterstützen, indem ihr rund viele Manifestationen teilhält, die von der Centre de Promesse organisiert gehen. Dieses Jahr setzen sich Rodange typisch Kärcher Schengen mit vollem Engagement an. Wie ihr spenden könnt und wer alles am Kader von Televis geboten wird, findet ihr auf televis.lu. Televis. Zusammen für das Leben. 25% Jubiläumsremise für uns Möbel und Moos. Hallo, an alle Möbel macht den Geschäft da. Profitiert von unserer 0% Finanzierung am Marke-Kische für den halben Preis. Ja. Möbel macht den. Besser leben. Menschen. Trauben. Passion. Lützburger Privatfenster invitieren zusammen mit Mettelbrück City Tourist Office auf der Weikhäuser am Norden, das sind Donnerstag und Freuden von nur mit des Feierauer und an der Deichhall zu Mettelbrück. Bei der Lützburger Privatfenster zählt mit Quantität, mit Qualität. Auch da wünscht ihr sie der Garant für erstklasse Schweine und Krämungen. Kommt zu schmachen, das sind Donnerstag und Freuden im Weikhäus an der Deichhall zu Mettelbrück. Weiter Info auf privatfenster.lu. RTL, Background am Gespräch. Und es geht viel um unsere Inviten, wir zählen Lehren aus der Corona-Pandemie. Wir waren gerade bei der Kommunikation eine ganz wichtige Wolle. Lo interessiert uns natürlich, was können wir dann lo verändern oder besser machen, wenn nach einer so eine Krisensituation wie die dort ging, ob wir durchkommen. Ich komme noch einmal für dich bei ihr schon, immer dann baue ich auch zurück, weil wir gerade bei dem Wolle Kommunikation waren, dass es problematisch war. Was müsste lo anders das laufen oder wie könnte man es besser aufstellen für die Zukunft? Also wir sind das ja alle gut eins, dass die Lo misst, also noch hin gucken, nicht für noch hin zu gucken, sondern den Passe rumzudrehen und all die Bahnen abzurappen, die vielleicht zum Teil gar nicht gehen. Wir Lo aus dem Moment für die Konklusionen zu ziehen, dass wann das noch passiert, dass man nicht noch einmal für einen heiligen Bier stehen und nicht wissen, was man. Und das ist da mit der Menge an eine Art Think Tank entstehen, wo all die Beteiligten, und ich will betonen, all die Beteiligten, alle Positionen hier Stimmen kriegen, und da denen dann sich wirklich ein Feuerrot geht, und zwar auch ein Delay geht, wo das soll entstehen, nicht, dass das etwas, was dann rumdümpelt, oder vielleicht an 10 Jahren etwas rauskommt, dass wenn ihn zum Beispiel auch eine Gesellschaft impliziert, und sie nicht von heute auf morgen entmündigt, mit der die Gesellschaft mithält und sie stärken möchte, wann die Defi-Neigungen kommen, wann eigentlich eine Pandemie kommt, was können wir um kommunale Plan, um nationale Plan machen, wie reagieren wir, wann ein Snopper so reagieren, wie reagieren wir, wann ein Snopper so reagieren, einfach so ein Strategieplan, die nicht so einfach, so Sachen gehen nicht so einfach, es gibt Feierübungen, es gibt am Kommerz, am Handel, gibt es Strategiepläne. Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Das müsste ja auch aufwendbar sein, ob eine aber so konkrete Situation wie eine Pandemie. Weil das ist ja eine konkrete gesellschaftliche Situation. Ja, da müssen die auch kapabel sein, das zu chiffrieren und da auch zu Szenario Katastrophe. Nicht für die Leute Angst zu machen, nein, nicht wie der Macron sich redet mit rezent mit Ukraine-Krieg und so. Das ist auch kein Wert, Leute abzurappen, das ist auch kein Wert, die Leute zu so, und das alles rosa, das alles wunderschön, und geschieht nicht mehr etwas. Nein, mit dem Mensch als der Tölle werden das, sind etwas emotionell, rationell, und auf denen zwei Plänke Leute matt zu holen, und sie stärker zu machen, dass wann etwas kommen, wie man da können reagieren. Man den Nein, und nicht gegen den Nein. Wie dann du ein Lind hört. Carol Müller. Also, ich meine auch eh von der Wolle, in den für mich ganz problematisch ist, dass das effektiv nicht abschafft, weil das Problem ist, dass wir von Krise zu Krise gehen. Ja. Ich meine, ein von den ganz großen Themen war ja auch nur der Corona-Krise, die ganze Lieferketten-Problematik. Mhm. Wo wir gesagt haben, und ich meine, das ist nicht so ein letztes Thema, das ist ein ganz großes Europa-Thema. Für mich ist das, es fehlt eine gewisse Industrie an Europa, wir haben die externalisiert. An den letzten Jahrzehnten, haut fehlt es uns. Das Thema hat auch die Impression, auf jeden Fall. Und ich will doch kein Jugement aufgehen. Wir wollen nur hören, natürlich, auch mit der Ukraine-Krise, zu sagen, wir müssen so viel an Defense investieren, wo ich nur nicht jugieren will, ob das richtig oder falsch ist. Wir schwätzen just nach der Defense-Industrie. Mhm. Wir vergessen die ganz andere Industrie, wo wir los sind, an den letzten zwei, drei Jahren immer gesagt haben, Europa muss mehr ihre Industrie abbauen, sie muss sich anders organisieren. Ich habe ein bisschen die Impression, all das hat ein neues Sujet und wir antworten auf das Sujet, die gerade dem Moment da ist, und wir vergessen ein bisschen zu sagen, okay, wir müssen zwar die Sujet auch treten, weil die sind halt da, wir kommen hier ein ganz bisschen Zeit und wir gucken aber die Sujet zurück und ich meine, was man am Ausch gesagt hat, das ist wirklich ein Thema Zivilgesellschaft. An Zivilgesellschaft, da sitzt nicht auch Chef der Entreprisen, also Patronat als sein Ganz dran, wird zu sagen, die müssen auch da mal abschaffen, weil die ganz Angst, die an der Gesellschaft war, die als ob als Chef der Entreprisen voll aufgeprallt. Weil wir hatten die Leute, die geschafft haben, an denen so mir haut nach Merci, dass sie da waren, mit diesen Stöngen bei uns an den Büro an und eins bin ich auf Ruhe gestellt. Ich war, soll ich mich noch hinverlassen, soll ich nicht machen, wie muss ich noch reagieren? Wo mir gesagt haben, das nimmt mir eine Rolle. Du waren mir auch teilweise als Chef der Entreprise, ich war vor dort an Schmengen, das ist ganz wichtig, dass wir also auch hier gehen, als Gesellschaft, als Entreprisen, als Land, für die doofe Problematik Fleisch und der Zukunft besser umzugehen, und habt ihr ein Tetraposé. Und Marie Hanf, die selbst froh an die du Richtung gestaltet, nämlich wie können wir das in Zukunft besser machen? Ich meine, auch, weil ich denke, ob Gesundheitswesen vielleicht auch gut, du hast ja auch bestimmt eine ganze Reihe Schwächten konnten gesehen, die an dem ganzen System waren. Was waren das für Schwächten und wie kann der Loh in Zukunft die Doten verbessern oder besser, sich besser aufstellen? So ganz einfach zu lesen, weil wir hatten damals einfach kein Material, wir waren nicht darüber vorbereitet. Und voilà, du musst ja wissen, dass wir nur eine Pandemie könnte, haben wir dann nur das Material, was wir brauchen. Also ist nicht aufgelaufen, kann nicht noch nutzen, funktioniert das noch. Wir hatten kein Reservesanitär, damals kein Lust von Leuten, die angerufen können, gehen, für anzusprangen, dass wir alles müssen gemacht haben. Daraus haben wir auch gelehrt, die Responsabilitäten waren die, was nicht ganz klar. Zumal so, wenn ihr das Spital und dann einfach das Altersheim guckt, im Altersheim haben wir ja ein paar Ministerien, die da müssen dezidieren, zwei Ministerien, die müssen über den Bereich dezidieren. Und ich denke, dass es wirklich wichtig ist, ein Tetraposé, wirklich ein Debatte zu feiern, für zu gucken, wie man aus den Fehlern auch lernen können. Und das ist etwas, was man auch während der Pandemie, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, für was man heute auch halt in Debatte feiern. Und wir brauchen endlich einen Plan. Also weil der Tod hat mir alle gesehen kommen, wo dann der Lockdown war, die sagte mir, okay, das ist nicht ein Moment für Forderungen zu stellen, aber der Tod hat mir gesehen kommen. Und laufen für den No, los einfach meine Sucht im Moment spätestens so los, wo ich muss sagen, hey, ich meine, das ist auch schon bewusst gewesen, wir können nicht so weiterführen, wir können uns nicht bei vielen Sachen nicht immer auf das Ausland verlassen. Wir müssen also da, wir müssen genug Leute hier formieren, wir müssen die auch hier halten, an Arbeitskonditionen natürlich. Also das, Aber das geht vielleicht auch schon zu weit. Nee, das ist am Anfang auch ein spannender Punkt, weil ich meine, eine von den Konsequenzen aber gerade für die Firmen und die Firmen aus der Corona-Pandemie, als das dann noch mehr Belastung gespürt wird und dass das dort eine Etude auch noch gemacht hat. Was hat die Etude gewesen? Das war die Etude letztes Jahr. Ja, genau. Wir hatten eine Etude gemacht, um zu gucken, was sind Gründe, für was Leute Berufe los, weil es geht viel von der, vom Personalmangel gespürt. Wir haben nie geguckt, für was überhaupt auch aus. Also die eine Frage ist, wie kriegen wir Leute an den Beruf, mir auch wie allem. Also da haben wir wirklich gesehen, dass das ein Drittel immer oder all Tag drüber nachdenken, für den Beruf zu verlosen. Aber das war 2021, da kennen die so, wie es das haut. Aber da, okay, da müssen wir das vielleicht regelmäßig machen. Das ist dann auch so eine Sache. Wir müssen auch da einen Plan und dann Responsabilitäten drohen. Und weil wir wissen, fehlen ist so viel, da muss man auch planen, dass die ausgebildet gehen. Dann haben wir noch Arbeitskonditionen, das ist genau dämlich. Ne? Die habe ich Arbeitslast, was den Hauptgrund für was Leute Beruf verlassen. Ein großer Teil von der Arbeit aus der Firma auch noch Druck drin, dass es immer rum abkommt, nicht um Bett vom Patienten, wir machen andere Sachen, wir brauchen du Unterstützung. Und ich komme mir viel, wie wenn ich dynamische Sachen die ganze Zeit und immer rum so und Leute, die sind mit, Leute, die sind mental nicht gesund, die habe ich im Moment, da bist Konditionen, die müssen definitiv abgebessert gehen. Und das seid ihr noch ganz gut an dem Film Heldin, den im Moment auch in der Kino lebt. Der lebt doch noch immer in den kleinen lokalen Kino und zu Wolz, zu Dickrich und zu Cola. Ich kann immer motivieren, die gucken zu gehen. Du seid ihr wirklich, weil das nicht da bist, dass mit das wirklich das System, wie funktioniert. Und da bist Konditionen, die leider aus dem Beruf drohen. Und das ist ein ganz erfüllender Beruf. Und das war auch ein schönes Erlebnis während der Pandemie zu merken, dass er wichtig und gut gebraucht. Das ist essentiell. Wir müssen natürlich auch lange dauern, da gucken, für die Leute dann ja, einen Beruf zu halten. Mir ist auch wichtig, dass die Gesellschaft, die da kann, tut, dass das tut ein essentieller Beruf ist, wie wichtig es ist. Du hast den Film auch angeschaut. Also, nicht auch ein bisschen aber ein Problem vom Bild, was die Gesellschaft hört, wie eine Firma oder ein Doktor muss sein, so die Rolle, die Heldenrolle, die hat natürlich positive und negative Seiten. Ja, ich denke, die Heldenrolle, die hat man am Anfang, wo applaudiert, ne, weil man so die unmenschliche Konditionen am Anfang ausgehalten hat, wie die Leute am Urteil schlafen und an wirklich Sachen machen, wo ihr seht, das ist wirklich heldenhaft, merci dafür. Wir wollen am Anfang kein Helden sein, also wir wollen einfach das als Arbeit, wir verdenken, du musst als und wir machen das doch gerne. Wir haben aber auch ein Recht, darüber eine Arbeit zu haben, die es nicht krank macht, an wo wir können damit leben. An unser Privatleben haben. Und das ist nicht egoistisch. Und du hast auch einen Moment, einen Wandel am Gang. Und es sind natürlich auch Leute, die so, wenn es der Firma passt, dann musst du, du musst nur zehn die schon nicht schaffen, dann weißt du, wer deine Firma ist. Da musst du Florence Nightingale spielen, dann aufopfern und der Bettseite stehen, genau. Permanent. Ja, das Bild muss fort. Und das bringt, ja, weil dat, die Jungen, die haben eine Vorstellung gefunden, in einem Beruf, und die lassen sich damit nicht mehr an den Beruf lackeln. Aber wenn wir wirklich wollen, mehr Leute ausbilden, dann muss man ihnen da möglichen, an dem Beruf zu schaffen, an ihm zu gehen, an nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, habe ich alles gemacht. Und das ist nämlich auch ein Resultat von der Tüte. Also Leute wollen das mit Themen, also denken den Tag selber schon, und man wird das nur, wenn du nur um Schaffen gehen, also die haben da schon keine Lust, das einfach mitsehen. Also da sind nicht viele Punkte auf alle Fall, die da abgezählt wird, wo muss noch gebessert gehen. Ich komme noch da noch zurück, mich wollte noch bei Madame Wickler bekommen, eben auch am Esprit, wo man noch viel gucken, was muss sich ändern, für das man nicht nach einer so einer Situation sehen, wie man war für offene Führung. Ich habe mal nach dem Professor Janadidis gelauscht, der gesagt hat, 2 Millionen Wissenschaftler haben in der Pandemie hier geschafft, mit 800.000 Papieren. Das heißt, das möchte ja auch Wichtigkeit von der Pandemie, also vom Treatment von der Pandemie aus, dass so viele Wissenschaftler dann also doch unheiß für denen noch nur zu lauschen. Dann bei Expressis Verbis war ja, am Gruppe waren ja Mathematiker, es war von alles, es waren Philosophen, es waren auf der Kunden, es war von alles dran, die auch wissenschaftlich dann recherchiert und dann die gerechnet tun. Dafür, das tut mir natürlich auch als Patron ein gewisses Rogin für meine Leute, für uns zu leben durch die ganze Geschichte, wo man aber trotzdem auch Angst von den Leuten, von den Klienten teilweise trittiert und auch kalmiert und was natürlich auch für uns extrem valorisant war, weil das schon valorisant für unseren Beruf war, weil ich mir da schaue, ja, du bist just gut für, ne? Oder ich sage, du bist just gut für, die Wichtigkeit hatte, für die Leute auch zu beruhigen, weil bei uns bin einfach verruh, weil ich hatte keine Angst für nichts, weil gesagt wurde, dass Kleinkinder stehen hier Großeltern nun, die sterben. Kleinkinder, denen hier Großeltern nun zwischen 50 und 65 Jahren, die sterben nicht. Und das sind keine Urgroßeltern. Natürlich, chronologisch wäre die Kommunikation schon mal gut, die wir löschen. Das war Rotkäppchen und der böse Wolf. Da muss ich viel mehr faktuell an aus den Emotionen raus. Und wie Carol auch sagt, wir gehen in den Moment von Krise zu Krise. Und du dürfen dann in dem Moment die Emotionen just den Leuten diese verdingen. Aber nicht alle anderen müssen in der Ration bleiben. Und ja, was geschieht nächste Jahr? Also für mich ist es ganz wichtig, dass als Politiker dann noch die Wissenschaftler alle nur lauschen und nicht nehmen denen, die hinten gerade passen. Ne? Und dass auch Lützebüsch aber trotzdem eine Rolle zu spielen hat für so ein kleines Land mit so einer Spezifizität, für du bist ein, wie Schweden noch ein Laboratoire zu sind, noch von uns nur, und das bist so komisch gucken. Eine Vierreiterrolle zu haben. Eine Vierreiterrolle, weil das können wir. Da sind wir wirklich gut. Wir fährten dann auch, wie Carol sagt, Industrialisation. Muss eine Industrialisation sein. Was brauchen wir nicht, wo man verdienen wir am meisten suchen. Aus der Fall muss man auch raus, dass wir brauchen Bäcker, wir brauchen Metzler, wir brauchen von alles. Und effektiv auch, wie an unserem Beruf auch, überall, wir verlieren unheimlich Zeit mit der Compliance am Platz, mhm. mit dem Client, weil du gehst in auf Großkonferenzen, internationale Konferenzen als Geschäftsfrau und dann fragst du ihn zum Schluss, was ist denn überhaupt der Client? Mhm. Wir wollen, also ich will Leute servieren, meine Mission ist, den Menschen zu servieren und nicht Papieren, weil ich muss Papieren ausfüllen, dann das ist mein Geschmack. Dafür ist das, was Europa ausmacht. Auf jeden Fall, was Lützebüsch ausmacht. Mit dem Multikulti, den wir haben, ohne Turbulenzen. Ich nenne das nicht Ausländer, aber Native Lützebüscher. Wir haben keine Turbulenzen, das geht. Wir können aber da wirklich die Pioniere spielen. Und das soll auch, das war immer ein bisschen eine Aufgabe, die Leute beinebringen. Und das soll auch für uns Aufgabe gehen. Und du siehst Frank nur lauschen, Das hören ich meine, ich höre ganz deutlich raus, dass das eine von den größten Defizite war, dass Politik eben an ihrem Elfenbeinturm waren, an sich ein paar Leute in Zeit geholen. Und das hat ein bisschen mehr berät, müssen konsultiert gehen. Ich meine, das kann ich so suchen, ohne da muss man anfangen zu weisen, mir dass da definitiv mehr wie noch gelauscht hat gehen. Und eben, dass es auch mal auf Piste geht, für Leute nur zu lauschen, die vielleicht mit einer ganz andere Meinung kommen und für sich zu verstehen, was du dann noch anders hast. Madame Bausch, wir haben ja auch gesehen, dass gerade die Gesellschaft extrem gesplickt ging durch die Pandemie. Da waren wir Diskussionen rund um Impfungen, die Impfpflicht, die Marche Blanche, da waren wir wirklich um Höhepunkt von der gesellschaftlichen Spaltung. Lo sind wir natürlich von der Vierte Not, das ist noch nicht fort, das ist immer noch da. Wie kommen wir da raus? Kann ich da irgendwie eine Roadmap gehen, was ich da machen kann, für die Leute mehr bei ihnen zu bringen? Ja, ich komme noch mal nicht darauf zurück. Bei einem Punkt sind wir alle nämlich, wir sind alle Menschen, wir haben alle von der Sache Angst gehabt. Und dass die Sache da reagiert in als Gesellschaft drauf und nicht von denen weggesperrt wird und irgendwie du mit irgendeinem Dogmen du hantiert, das geht vielleicht eine Woche oder zwei, wirklich an der ersten Not, wo die Leute gar nicht mehr wissen, wo sie drauf waren, aber dann muss ich irgendwann ein Kehr den Parkett drum abmachen, nach jedem Fall lauschen. Und wenn ein Mensch panisch Angst hat, wie sich impfen zu lassen, das ist nicht wie einfach zu sagen, ja, das ist dann, das hat der Pech, nein, dann muss ich mit den Leuten darüber angehen, dann muss ich darüber angestellt sein. So muss ich vielleicht chronoranisch gestaltet, wie muss ich da gewichten in Zukunft, wenn man denkt, so eine Situation hat, zwischen dem Schutz, den man fordert von den individuellen Freiheiten und dem allgemeinen Wohl sozusagen, weil das ist ja immer an dem Numm, wo all die Decisionen geholt werden, für das Wohl von der Gesellschaft, von der wie diese Idee, die du da tust, das ist ja auch ein ethisch froh. Das ist ja keine die Freiheit, die verteidigt wird. Das ist ja keine Freiheit von irgendeinem egoistischen, egozentrischen Individuum, mit der Freiheit von einem Individuum, der in einer Gesellschaft lebt. An die du lebst, konsumiert, an die Schule geht, schaffen geht, sich Pflege lässt, etc. Und das ist ein an, als das ganz wohl möglich, Strategien dort zu entwickeln, wo ihr seht, hey, wenn so etwas kommt, und das zum Beispiel eine Impfung möglich, dann geht das Leute proposiert. Weil Leute sind, die das auf keinen Fall wollen, da muss ich ihnen einen alternativen Arbeitsplatz zum Beispiel auch freier. Und ich sehe, du musst aber für das dort zu machen, müssen da was sind. Aber das muss wissenschaftlich beleuchtet sein. Und das kann ich nur machen. Und dafür ist mein Plädoyer, ein Think Tank, wo Leute, die sich ja voll aus der Aktualität rausklinken, so, mal immer pro Woche, am Witz, wie einfach, dass sie sich wirklich regelmäßig. Parenthese, regelmäßig, die sich voll dem Thema durch, stellen, von allen Bauern, die da etwas zu sagen, zu kontribuieren haben, für seine Strategie aufzustellen. Nicht, dass man rumkehrt, hat nur Sinn, ein Jungkind, all geimpft, nicht geimpft, geimpft mit dem Stoff, mit dem anderen Stoff, repetiert, Impfung, nicht repetiert, Impfung. Das war ja nur ein Zerstückeln gegen 3G, 2G. Nur war es immer ein E-Griff. Nur war ein X-Griff. Ne? Aus der 50, wenn wir 50 Impfen, bis auf 16 gehen, ob 18 gehen, das war ja nur, wenn nicht so tragisch gewesen war, das war lächerlich. War ein extremen Durchnehmen. War ein extremen Durchnehmen und war alle unzufrieden und der Angst, dass er nur Frustration an ja, Denunciation, ne? Ja. Also die Leute, die ein und die anderen an den Nacken drehen. Also, das ist ein bisschen genau. Die Debattenkultur, die verloren gegangen ist. Das ist mir hungern da und das war einfach gesagt, weil wenn sie nicht mehr mit was passen, geht mir. Genau. Die ganze Nuance war nämlich da. Ja. Das ist die Debatte zu fordern, also ein wichtiges Element doch für Zukunft, weil man das wirklich verloren hat. Das sehen wir auch aktuell, dass es nicht mehr einfach genau ist. Ich will nur denken, auch ob die Positivseiten, wenn ich so darf, so ganz, ganz kurz auch für den Schluss, Madame Müller, Positivseiten aus der Corona-Pandemie, der hat er ja aber auch am Commerce, das heißt, wir haben ja aber, wir sind mehr resilient gehen, gut mehr regional abkauft, was gesehen dann noch als Positivseite für den Schluss? Also ich meine schon, etwas, was Christian noch verdrückt gesagt hat, mir war systemrelevant, ich meine, als Leute in der Woche, die extrem valorisiert gehen, mir haben wir müssen einen Job stellen, ich meine, es sind eine ganze Reihe Betriebe, die auch voilà, den E-Commerce ausgewusst, die einfach gesagt haben, okay, da muss ich nur vielleicht, ich kann meinen Betrieb holen, mir haben gerade den Moment ein UT-Informatik angefordert, mir haben nie ein UT-Informatik so schnell angefordert, weil wie die Leute bis dahin waren, hatten sie keine Schuhe, wie den zu benutzen. Also mir haben auch daraus gelernt, dass wir kapabel sind, extrem schnell auf Situationen zu reagieren, an extrem kompetent Leute für das umzusetzen. Und da das das, was man muss machen, wir haben all die Tieren an unseren Betrieben und an unserer Gesellschaft für so Situationen zu meistern. Wir brauchen sie all zusammen. Ich kann nicht just in die Richtung gehen. Also ich schon als Chef d'Entreprise ganz viel mit meinen Leuten geschaut und gefragt, wie ging es dort, und nur zusammen Solutionen von, wo sieht Friedrich auch, damit wohlgefühlt wird, für da weiterzukommen. Und ich meine, das hat der Kommerz nicht gemacht, wie auch andere Betriebe. Das war ein exzellent Schlusswort, weil leider muss ich los schon herausgehen. Das war natürlich ganz ambitiös für all die riesen Sujets hier an eine Stunde zu packen. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich noch eine Wiederholung machen, für noch einmal drüber zu schwätzen. Hallo, so nicht mal, merci und meine Witte von heute. Dann Marie Hanf, Madame Bausch, Madame Wickler und noch Madame Müller. Erst einmal, merci für die Nachlässerin. Nächste Woche ist auf dieser Platz den CSV-Finanzminister Gilles Roux. Den habt ihr im Background aus. Und nächste Woche dann also noch ein schönes Weekend. Merci vielmals. Merci.